Zehntes Kapitel von Sophiechen und der Riese heißt Blubberwasser und Furzelbäume. Inzwischen war Sophiechen nicht nur sehr, sehr hungrig geworden, sondern auch sehr, sehr durstig. Zu Hause im Waisenhaus hatte sie nämlich um diese Zeit schon längst gefrühstückt gehabt. Weißt du eigentlich ganz genau, dass es hier nichts anderes zu essen gibt als diese widerlichen, übelriechenden Kotzgurken? Fragte sie. Nicht das kleinste Krümelchen, antwortete der gute Riese. Wenn das so ist, könnte ich dann bitte etwas Wasser bekommen? Fragte sie. Wasser? Einfach nur Wasser? Fragte der Guri und legte das Gesicht in tausend Falten. Wozu Wasser? Das trinken wir, sagte Sophiechen. Was trinkt ihr denn? Blubberwasser, verkündete der Guri. Alle Riesen trinken nur Blubberwasser. Schmeckt das auch so scheußlich wie die Kotzgurke? Fragte Sophiechen. Scheußlich? Rief der Guri. Nie und nimmer schmeckt das scheußlich. Blubberwasser ist süß und schluckerlutschig. Er stand von seinem Stuhl auf und ging zu einem zweiten großen Schrank hinüber. Den machte er auf und holte eine Flasche daraus hervor, die war aus Glas und an die 100 Zentimeter hoch. Diese Flasche war zur Hälfte mit einer grünlichen Flüssigkeit gefüllt. »Das ist Blubberwasser«, rief er und hielt die Flasche stolz in die Höhe, als ob es sich um einen kostbaren alten Wein handelte. »Ah, dieses köstliche, zischspitzelige Blubberwasser«, schwärmte er, dabei schüttelte er die Flasche und der grüne Saft bitzelte los wie verrückt. »Aber schau dir das an, es bitzelt falsch herum«, stieß Sophiechen aufgeregt hervor, und das stimmte genau. Die Silberbläschen stiegen nicht nach oben und zersprühten an der Oberfläche, sondern sie rieselten nach unten und zergingen beim Aufprall auf den Flaschenboden. »Was meinst du denn mit falsch herum?«, fragte der Guri. »In unserer Brause«, sagte Sophiechen, »gehen die Bläschen immer nach oben und zerplatzen dann.« »Völlig falsch«, betonte der Guri. »Die Blubberblasen darfst du niemals nach oben steigen lassen. Das ist doch der flaschflunkerigste Umpfsinn, den ich jemals gehört habe.« »Wie kommst du denn darauf?«, fragte Sophiechen. »Wie ich darauf komme?«, fragte der Guri zurück und fuchtelte dabei mit der Flasche herum wie ein Dirigent vor einem Symphonieorchester. »Du willst doch wohl nicht behaupten, du weißt nicht, warum es völliger Quatsch und Quark wäre, wenn man die Blubberblasen nach oben statt nach unten gehen lässt.« »Erst sagst du, das ist falsch flunkerig, und jetzt sagst du, es ist völliger Quatsch und Quark. Was ist es denn nun?«, fragte Sophiechen höflich. »Na, beides«, antwortete der Guri triumphierend. »Es ist falsch flunkerig und völliger Quatsch und Quark, die Blubberbläschen nach oben steigen zu lassen.« »Wenn du nicht mal das kapierst, musst du blind sein wie ein Flederlaus.« »Ach du meine Tüte, dein Kopf hat ja ein Rad ab. Ich kriege das große Zittern, wenn ich höre, dass du dir sowas überhaupt ausdenken kannst.« »Und warum dürfen denn die Bläschen nicht nach oben steigen?«, fragte Sophiechen. »Das will ich dir sagen«, verkündete der Guri. »Aber sag du mir erstmal, wie heißt Blubberwasser denn bei euch?« »Das heißt bei uns Cola«, sagte Sophiechen, »oder Selters oder Limo oder Brause, das ist ganz verschieden.« »Und bei allen steigen die Blubberblasen nach oben?« »Ja, bei allen«, sagte Sophiechen. »Knatastrophal«, stöhnte der Guri. »Aufsteigende Blubberblasen sind eine einzige Knatastrophe.« »Und warum bitte?«, fragte Sophiechen. »Wenn du gut zuhörst, will ich es dir verklären«, sagte der Guri. »Aber du hast ja Gips statt Grips im Kopf, deshalb kannst du das wohl kaum verstehen.« »Ich werde mich bemühen«, sagte Sophiechen geduldig. »Na gut, dann also. Wenn du euren Cola-Saft da trinkst«, sagte der Guri, »dann gluckert der doch direkt nach unten in deinen Bauch. Stimmt's oder habe ich recht?« »Genau«, sagte Sophiechen. »Und diese Blubberblasen, die gehen doch mit nach unten in deinen Magen. Stimmt's oder habe ich recht?« »Genau«, sagte Sophiechen. »Und die Blubberblasen bitzeln nun nach oben?« »Natürlich tun sie das«, antwortete Sophiechen. »Das heißt ja«, sagte der Guri, »die Zischprickeln im Hals nach oben und raus aus dem Mund und machen dabei einen ekelmäßigen, rülpshaften Bröpp.« »Das kann schon mal vorkommen«, sagte Sophiechen. »Aber ab und zu ein kleines Rülpserchen ist doch nichts Schlimmes, das ist doch lustig.« »Brülpsen ist schweinlich«, sagte der Guri. »Wir Riesen tun sowas nie und null.« »Aber was ihr immer trinkt«, sagte Sophiechen, »wie war doch der Name?« »Blubberwasser«, sagte der Guri. »Also, wenn man euer Blubberwasser trinkt«, sagte Sophiechen, »dann gehen doch die Bläschen im Bauch nach unten. Das könnte ja noch viel peinlichere Folgen haben.« »Wieso denn peinlich?«, wollte der Guri wissen. »Weil«, sagte Sophiechen und wurde ein bisschen rot, »wenn sie nach unten gehen statt nach oben, dann kommen sie an einer ganz anderen Stelle heraus und das klingt wesentlich lauter und unanständiger.« »Ein Furzelbaum«, rief der Guri und strahlte vor Freude. »Wir Riesen lassen dauernd Furzelbäume sausen. Furzeln ist ein Zeichen von Zufriedenheit. In unseren Ohren ist das Musik.« Du willst doch wohl nicht behaupten, dass so ein kleines Furzelbäumchen verboten ist bei den menschlichen Lebewesen. Es gilt als äußerst unanständig, sagte Sophiechen. Aber manchmal musst du doch selber auch furzeln, oder etwa nicht? Fragte der Guri. Furzeln, oder wie du das nennst, müssen alle, sagte Sophiechen. Könige müssen furzeln und Königinnen müssen auch furzeln. Staatspräsidenten müssen furzeln, berühmte Filmstars müssen furzeln und die kleinen Babys müssen auch furzeln. Aber in meinem Heimatland ist es ungezogen, darüber zu reden. Ist ja krächerlich, sagte der Guri. Wo doch alle ihre Furzelbäume die Luft gehen lassen, warum darf man nicht darüber reden? Jetzt trinken wir erstmal einen anständigen Schluck von diesem köstlichen Blubberwasser und dann wirst du sehen, was dabei herauskommt. Und nun schüttelte der Guri kräftig die Flasche, dass der grünliche Inhalt nur so blubberte und bitzelte, dann zog er den Korken heraus und tat einen gewaltigen, glucksenden Schluck. Das schlotzt nur so runter, sagte er, ich mag das so gerne. Ein paar Augenblicke lang verharrte der Guri im Stehen, immer deutlicher zeichnete sich auf einem langgezogenen Faltengesicht so etwas wie ein seliges Lächeln ab. Plötzlich tat sich ihm das Himmelreich auf und er ließ eine Folge von Tönen ab, wie sie Sophiechen so laut und so unanständig noch nie in ihrem Leben gehört hatte. Das Donnergrollen brach sich an den Höhlenwänden und ließ die Gläser auf den Regalen klirren. Was aber am stärksten war, die Explosionen rissen den baumlangen, stämmigen Riesen aus dem Stand in die Lüfte wie eine Rakete. Juhu, jauchzte er, als er wieder auf dem Boden landete. Da siehst du mal, wie schön ein Furzelbaum ist. Sophiechen prustete vor Lachen, sie konnte es einfach nicht unterdrücken. Trink du auch mal was, rief der Guri und hielt ihr den gewaltigen Flaschenhals hin. Könntest du mir bitte einen Becher geben, bat Sophiechen. Becher nein, nur Flasche. Sophiechen sperrte den Mund auf und der Guri hielt die Flasche schön schräge und tröpfelte ihr ein wenig von dem tollen Blubberwasser ein. Und das schmeckte vielleicht gut, so süß und so erfrischend. Nach Vanille schmeckte es, nach Sahne mit einem zarten Hauch von Himbeeren. Aber das Schönste waren die Blubberbläschen. Sophiechen fühlte, wie sie in ihrem Bauch sprudelten und sprühten, und wahnsinnig komisches Gefühl. Es war ein Gefühl, als ob hunderte von winzigen Tänzern Hopsasa tanzten und sie von innen mit ihren noch viel winzigeren Füßchen kitzeln würden. Und das war herrlich. Herrlich ist das, rief sie. Abwarten, sagte der Guri und wedelte mit den Segelohren. Sophiechen spürte, wie die Bläschen in ihrem Bauch immer tiefer nach unten rieselten, immer weiter nach unten, bis es plötzlich und unvermeidlich losknallte. Die Posaune erscholl und auch bei Sophiechen gab es ein Echo in der Höhle, teils Orgelgetön, teils Donnergedröhn. Ja, bravo, rief der Guri und schwenkte die Flasche. Für einen Anfänger kannst du das ausgezeichnet. Komm, wir nehmen nochmal einen Schluck.